ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله بارك الله فيكم، سنتابع في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا آخرا قد وصلنا إلى إسلام حمزة عليه رضوان الله. Wir machen weiter, Barakallahu Fikum, mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seinem Lebenslauf. Und wir waren zuletzt bei Hamza, bei Islam von Hamza, als Hamza den Islam angenommen hat, radhiyallahu anhu. Heute machen wir weiter. Und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen, Barakallahu Fikum. طبعا بارك الله فيكم، الكفار آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إسلام الكثير من الصحابة رضي الله عليهم ومن الناس، يعني أصبحت المسألة واضحة لكل الناس أن هناك من المسلمين وهناك دعوة وهناك شيء ينتشر، وبإسلام حمزة، إسلام أبي بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة، كان هذا الأمر عظيما. فبعد الإذاء لم يستطع الكفار أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى عمه أبي طالب، وطلبوا منه أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يهاجم دينهم ولا يشفه أحلامهم، وأنه يعني ما يظهر هذا الدين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في دعوته، ثم توجه إلى أبي طالب أخرى وتكلم معه، وقال له إذا لم تمنع محمدا من هذا الأمر الذي هو فيه فستكون بيننا وبينك أيضا عداوة، وسيفارقك قومك. فطبعا بارك الله فيكم، ثقل ذلك على أبي طالب كثيرا، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن القوم لا يطيقون هذا الذي ما تفعل مثل هذا الأمر، وماذا تريد سيعطوك. وهذه السياسة بارك الله فيكم هي بعد سياسة الإيذاء، وصمد النبي صلى الله عليه وسلم وصبر. بعد سياسة الإيذاء ما في غير سياسة أنهم يعرضوا عليه بعض المسائل، الإغراء، سياسة الإغراء، يعرضوا عليه بعض المسائل بحيث يترك هذه الدعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. وكانوا قد طلبوا من أبي طالب أن يسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنهم هم مستعدون لكل شيء، أن يعطوه ملكا، أن يعطوه، فكانت الكلمة المشهورة. وسبحان الله، يعني عند أغلب أهل العلم هذا الأمر ضعيف، ولكن قال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه، ما أترك هذا الأمر. فلما رأى أبو طالب هذا الأمر قال له يا ابن أخي امضي فيما أنت فيه ولا أسلمك أبدا، يعني ما أقبل بهذا الأمر. بارك الله فيكم. Wir haben das letzte Mal über Islam von Hamza gesprochen. Und als Hamza, radhiyallahu anhu, den Islam angenommen hat, waren die Muslime stärker geworden. Und sie könnten den Islam besser auch verkünden. Weil viele Leute dann, viele, sage ich jetzt, Führer von Mekka auch den Islam angenommen haben, und viele angesehene Leute in Mekka den Islam angenommen haben, wie Hamza, Abu Bakr, Uthman, Abdurrahman, Auf. Das heißt, die waren Leute, die bekannt sind in Mekka. Die waren nicht normale Leute, die den Islam angenommen haben. Ja, was sollen jetzt die Kuffar machen? Die haben versucht, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zuzufügen. Sie haben versucht, seine Gefährten, sie haben versucht, seine Gefährten zu foltern. Aber das hat nicht geklappt. Und jetzt sind die Muslime mehr geworden und und viele Leute auch nehmen den Islam an. Was kann man jetzt, nachdem man Folterpolitik benutzt hat, was kann man jetzt benutzen? Dann war die Anlockung, Anlockenpolitik, das bedeutet, dass man ihnen etwas gibt. Nimm, was du willst und verlass diese Religion. Und deshalb sind die Kuffar zu Abu Talib gegangen. Sind die Leute von Mekka zu Abu Talib gegangen, zu dem Onkel vom Propheten. Sie haben gesagt, du schützt deinen Neffen und du unterstützt ihn. Und du siehst, was er mit uns gemacht hat. Er hat uns lächerlich gemacht. Er hat unsere Götzen lächerlich gemacht. Er hat die Religion von seinen Großvätern verlassen. Und er ruft zu einer neuen Religion. Und die Leute, die Jugend auch von Mekka, und die Älteren, die nehmen diese Religion an. Der Mohammed spaltet jetzt unsere Nation. Er versucht mit ihm zu reden. Der hat mit dem Propheten Mohammed zusammen gesprochen. Der Prophet sagt ihm, ich mache meine Dawa weiter. Ich mache meine Dawa weiter. Der hat ihm gesagt, aber bitte, kannst du vielleicht, dass Allah der einzige Ilah ist und dass man Allah allein einzig anbetet und dass diese Götzen nicht sind? Ja, natürlich, das geht nicht. Die Sache muss klar sein, dass das unsere Religion ist. Aber Talib hat mit dem Propheten gesprochen, der Prophet hat ihm gesagt, ich mache meine Dawa weiter. Dann kamen die Kuffar nochmal zu Abu Talib. Sie haben ihm gesagt, wir haben mit dir gesprochen. Und nochmal macht Mohammed weiter. Und du hast nichts getan. Und wenn du weiter Mohammed unterstützt und hilfst, schaut mal diese Politik, ja. Wenn du weiter Mohammed unterstützt und wenn du weiter ihm hilfst, dann werden wir dich boykottieren. Und wir werden mit dir nicht mehr zu tun haben. Und so wird unser Stamm gespalten oder wird sich spalten. Abu Talib natürlich, das hat ihm wehgetan, was sie gesagt haben. Der ging nochmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hat nicht akzeptiert. Er hat ihm gesagt, ich mache meine Religion weiter. Haben die Kuffar sich versammelt. Da haben gesagt, okay, unter deinem, die haben Abu Talib gesagt, soll er nicht unter deinem Schutz sein. Und du sollst uns Mohammed sozusagen ausliefern. Abu Talib hat mit dem Propheten gesprochen, der Prophet hat ihm gesagt, nein, ich mach weiter. Und er hat diese Wörter vom Propheten gehört. Abu Talib hat ihm gesagt, mach weiter. Dann kamen sie und sie haben ihm gesagt, okay, was will Mohammed haben? Will er König werden, machen wir ihn zu König. Will er die schönsten Frauen bekommen, geben wir ihm die schönsten Frauen. Will er das reichste, der reichste Mann werden, wir sammeln Geld für ihn und wir geben ihm. Nur, dass er diese Religion verlässt und dass er diesen Aufruf verlässt. Dann kam Abu Talib zu unserem Propheten, der hat ihm gesagt, die Leute von deinem Volk sozusagen, von deinem Stamm, kommen zu dir und die sagen dir, wähle oder verlange und wir geben dir. Hauptsächlich du verlässt das. Der Prophet sagte, mein Onkel, wenn die mir die Sonne in der rechten Hand geben und den Mond in der linken Hand, dass ich diese Religion verlasse oder dass ich diesen Aufruf verlasse, werde ich nicht tun. Bis Allah subhanahu wa ta'ala die Sache klarstellt oder ich sterbe. Diese Geschichte kann man nicht bestätigen. Kann man nicht bestätigen von Hadith, das wird lehremäßig, ja. Aber trotzdem, barakallahu fikum, die Bedeutung, es ist große Bedeutung. Als Abu Talib das hörte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stark in seinem Iman war, dann hat ihm gesagt, mein Neffe, tu weiter, was du tun willst, und ich unterstütze dir weiter. وهنا بارك الله فيكم لما سمع أهل قريش هذا الكلام ذهبوا إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة ابن الوليد أشد وأقوى فتى في قريش وأجمل أهل قريش وأعقلهم وأصبرهم وأحكمهم فنعطيك عمارة وتسلمنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب لبئس ما تساوموني عليه وتعطوني ابنكم حتى أغذيه وأحميه وأعطيكم ابني لتقتلوه فرفض أبو طالب فقال له المطعم بن عدي قال له لقد أنصفك قومك ولكن أنت ما تريد أن تقبل منهم فقال له أبو طالب والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة الناس علي فاصنع ما بدا لك افعل الذي تريده وذهب أبو طالب إلى بني هاشم وطلب منهم النصرة أن ينصروه وأن يقفوا معه فوقف بني هاشم جميعا معه إلا أبو لهب ما قبيله ولما رأى أبو طالب تواطؤ قريش والناس على النبي صلى الله عليه وسلم أنشد لاميته المشهورة لامية أبو طالب وقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وبيض عضب من تراث المقاول عضب من تراث المقاول إلى أن قال إلى أن وصل إلى أنه لن يترك مكة وسيعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Barakallahu fikum. Nachdem sie mit Abu Talib, nachdem die Kuffar von Mekka mit Abu Talib versucht haben, dass er dem Propheten Muhammad sallam nicht mehr unterstützt und nicht mehr hilft, und Abu Talib hat sozusagen abgelehnt, die Führer von Mekka gingen zu Abu Talib. Sie haben gesagt, hier ist Umara ibn al-Walid. Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira. Sie haben gesagt, das ist der schönste Mann in Mekka. Und der weißeste Mann in Mekka. Und der schlauste Mann in Mekka. Und der sozusagen charmanteste Mann in Mekka. Und der hat auch alles, was du willst. Wir geben dir Umara und gib uns Muhammad. Wir tauschen. Abu Talib hat ihnen gesagt, Nein, bei Allah mache ich das nicht. Ihr gebt mir euren Sohn, damit er bei mir isst und trinkt und gut lebt. Und ich gebe euch meinen Sohn und ihr werdet ihn töten. Was denkt ihr? Dann kam Mutar ibn Adi. Der hat ihm gesagt, was ist los mit dir, Abu Talib? Und Abu Talib war kein Muslim, aber subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat das so bestimmt, dass dieser Mann, der nicht Muslim ist, so stark auf der Seite von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bleibt. Subhanallah. Abu Talib war Kafir. Aber trotzdem, aber der hat es angesehen, weil die Leute Unrecht mit dem Propheten machen. Der hat ihm gesagt, Al-Mutam ibn Adi, deine Leute, dein Stamm, die Führer von Mekka, die haben dir ein gutes Angebot gegeben, aber du willst alles nicht annehmen. Wir haben dir viele Angebote gemacht. Der hat ihm gesagt, wieso sind diese Leute gerecht? Die wollen meinen Sohn töten. Wie soll ich das akzeptieren? Aber du und die anderen, so sagt der Abu Talib, ihr wollt nur gegen uns sein. Und ihr wollt uns nicht unterstützen und ihr wollt Mohammed in Ruhe nicht lassen. Lasst ihn in Ruhe. Die haben gesagt, nein. Und dann sind sie weggegangen. Und die Sache war sozusagen ernst geworden. Auch zwischen Abu Talib und zwischen ihnen. Trotz, dass Abu Talib den Islam nicht angenommen hat. Dann ist Abu Talib zu seiner Familie, zu Bani Hashim gegangen. Er hat sie alle gesammelt. Und er hat ihnen gesagt, schaut mal, diese Leute versuchen was Schlechtes mit uns. Und wir müssen sozusagen richtig hier zusammenhalten. Die Leute von Bani Hashim, von seinem Stamm, von seiner Familie, sie haben alle gesagt, ja, wir sind auf deiner Seite, außer eine Person. Abu Lahab, er hat gesagt, nein, ich bin gegen Mohammed, ich bin nicht auf deiner Seite. Und die Leute haben auch versucht sozusagen gegen Abu Talib was so anzufangen. Und hier Abu Talib hat ein Gedicht ausgesprochen. Und das heißt Lamiyat Abu Talib. Das endet immer mit dem Buchstaben Lam. Lam. Der hat erklärt, die Leute sind gegen uns geworden. Und sie wollen keine Lösungen. Und sie wollen nicht Mohammed in Ruhe lassen. Sie sind gegen uns geworden und sie sagen das laut. Und sie wollen uns weg von Mekka schaffen oder wegtreiben von Mekka. Aber das werden wir niemals tun. Und ihr und diese Leute von Mekka haben gemeint, dass sie Mohammed töten können oder dass sie ihn vertreiben können von Mekka. Nein, bei Allah werden sie das niemals schaffen, solange wir am Leben sind. Subhanallah. Ich denke nicht, Allahu alam. Wallahi, ya akhwa, ana ma atasawwar al-yawm annak yani aw ma aqul hadha al-kalam hatta ma aghdab Allah subhanahu wa ta'ala alay. Walakin ana ma atasawwar ya akhwa illa al-qalil min al-muslimin man yaf'al hadha. Wallahi wallah, لو كنت على الحق وذهبوا لأحد المسلمين وقالوا له هذا كذا كذا مباشرة يقول أنا ما لي علاقة فيه ويطردك من المسجد حتى. في بعض الأخوة الآن ما يسمحوا لهم يصلوا في المساجد. يدخل المسجد مباشرة يجي واحد يقول له اطلع لبرا ما تتصلي في المسجد. طب ليش؟ والله لأنه عليك أنت بعض الملاحظات الأمنية. الله أكبر. ولك أبو طالب كان كافرا، ما كان يعني كان ما يؤمن بأن الله هو الإله الواحد، كان يعبد الأصنام ووقف وقف شجاعة. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويجب عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى وليس الناس، يخذل أخاه. لماذا أيضا؟ لماذا؟ فنسأل الله السلام. اليوم هذا نجده، شوف المساجد مجرد كلمة عليك قل خلاص ما عاد في دروس ولا نجيبه ولا نأتي به. ليش؟ قال والله نحن خايفين. ولك من ماذا تخاف؟ ولك هذا أبو طالب. ولكن للأسف نحن ما تعلمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح، وإنما تعلمناها قصة. تشمت قصة؟ يعني شيء يأتي هكذا، هي بسموه بالألماني جوتي نخت قششته، يعني مشان تنام. ولكن السيرة هي لأخذ العبر منها ولزيادة الإيمان ولفهم مثل هذه الأمور. إذا كان آنذاك أبو طالب وقف قومه جميعا ضده وما قبل وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول في بعض نحن المسلمين والمسلم لا يخذل أخاه المسلم؟ ولكن سبحان الله الخوف، نسأل الله السلام، والدنيا والدنيا والإقامة هي غير شيء. فنسأل الله السلام. سبحان الله ليبي بغيت نفسر ايش بالنيك انت بس كوتس ايش بالنيك بس نيش schlechtes sagen ja aber ich überlege mir und ich stelle mir die Frage und stelle und wir sollen uns überlegen. Abu Talib war kein Muslim. Abu Talib war kein Muslim. Und die Leute von Mekka, die kamen zu ihm. Die haben ihm gesagt, wenn du weiter den Propheten unterstützt und ihn schützt, nur schützen, das bedeutet, lass ihn. Aber der hat gesagt, nein. Nein, ich mach das nicht. Der macht nichts Schlechtes. Was sagt ihr? Der ruft zu seiner Religion und lässt ihn zu seiner Religion rufen und die Leute sollen entscheiden. Obwohl Abu Talib selber kein Muslim war. Aber der hat diese Haltung. Und der hat die Leute gesammelt und der hat ihnen gesagt, wir sind auf der Seite, wir auf der Seite von Mohammed und wir werden ihn unterstützen. Aber was ist los heute mit Muslimen? Was ist los mit uns heute? Ein Muslim normalerweise sagt La ilaha illallah, der fürchtet nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat keine Angst vor den Leuten. Aber wieso ist heute so geworden? Wenn sie nur zwei Wörter sagen, dann darfst du nicht mehr in die Moschee rein. Es gibt manche Brüder, die dürfen jetzt in manchen Moscheen nicht beten. Sie dürfen das nicht. Und wenn sie reingehen, dann kommt sofort einer von Al-Lujna. Von der Lujna-Katastrophe, das bedeutet Leitkatastrophe, Leitung der Moschee. Nicht in allen, aber in meisten leider. Leitkatastrophe, das ist Kantine, sowieso Kantine, Moschee oder Brotverkauf oder Tanzen. Möge Allah uns bewahren. Dann kommt er zu ihnen. Was sagt er ihm? Sagt ihm, ja, du darfst nicht mehr hier beten. Sagt ihm, was habe ich getan? Sagt ihm, ja, weißt du, es gibt bei dir ein paar Punkte und vier Sicherheitsfragen und die Leute und so weiter. Subhanallah. Und wo bleibt dein Iman? Wenn dein Bruder nichts getan hat, ich rede von diesen Leuten, die nichts getan haben, die Muslim sind, die wollen ihre Religion praktizieren. Und die wollen aber den Islam richtig praktizieren. Dann ist es normal, dass die Nicht-Muslime mit ihnen unzufrieden sein. Oder mindestens viele von ihnen. Das ist normal. Weil die anderen Nicht-Muslime sind. Die werden mit dem, was sie sagen, unzufrieden sein. Deshalb breiten diese Leute, versuchen sie diesen Leuten Probleme zu machen, damit sie nicht zur Wahrheit rufen. Und damit sie den Islam nicht praktizieren. Und das haben sie damals mit Abu Talib gemacht. Mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gemacht, aber ein ausgerechnet Abu Talib, der nicht Muslim ist und der Götzen anbetet, der unterstützt den Propheten Muhammad s.a.w. Und heute, wir sind Muslime, sagen wir sind alle Brüder und ein Muslim unterstützt seinen Bruder, das heißt, wenn der Bruder schlecht macht, der sagt ihm, du darfst nicht schlecht machen, das ist Unterstützung. Und er verhindert ihn vom Schlechten, dass er schlecht tut. Und wenn er gut macht, dann unterstützt er ihn im Guten. Das sollte der Muslim sein. Aber subhanallah, möge Allah uns bewahren. Aber das ist, wenn die Dunya im Herzen, so die Liebe zu Dunya, die Liebe zum Geld und Vermögen, die Liebe zu den Gegenständen im Leben und Begierden mehr ist als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann siehst du solche Leute. Abu Talib ausgerechnet, der nicht Muslim, der steht vor allen Leuten in Mekka, sagt nein, ihr habt gelogen, wenn ihr sagt, dass Mohammed schlecht ist. Aber was ist los mit uns Muslimen heute, möge Allah uns bewahren. Wir beeilen. Oder manche unter uns, weil manche Leute nicht verstehen, wenn ich sage wir. Das heißt, ich rede für gesamt der Nation. Aber manche, oder leider viele, ein Stempel oder eine Frau oder Begierde des Lebens sind wichtiger als seine Religion, deshalb siehst du ihn so. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, wenn wir die Geschichte vom Propheten Muhammad s.a.w. lernen, das ist keine gute Nachtgeschichte, ja? Dass man die Kinder zum Schlafen bringt, sondern wenn wir die Sira vom Propheten lernen, dann können wir daraus lernen und wir können Parallelen dazu, barakallahu fikum, sozusagen stellen, damit wir fester an unserer Religion halten. Damit wir richtige Muslime werden. Schaut mal, wie der Prophet Muhammad sallam gelebt hat und was die Leute mit ihm gemacht haben. Wara'at Quraysh. An Nabi sallam rafad kulli al-Igra'at. أتوه الآن بصفة جديدة وهي صفة الملاينة يعني الله شوي شوي الآن مال الجاه الملك السلطة فروى ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة كان يعني حليما وكان في يوم جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد الحرام فقال عتبة يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا قالوا بلى يا أبا الوليد فقام عتبة فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت يعني من النسب ومن وسط قومك في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم كفرت انتبه من مضى من آبائهم إيش نقول عنه كفار وإحنا اليوم عندنا نفس المشكلة نفس المشكلة تماما الله أكبر فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع يقول وأنا أسمع قال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد بها شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك يعني أنت تصير سيدنا وزعيمنا وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا نعملك الملك وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا يعني من الجن يعني كأنه عندك شيء من الجن طلبنا لك الطب داويناك حتى إذا فرغ عتبة بعد ما انتهى عتبة فقال له أقد فرغت يا أبا الوليد خلصت كلامك قال نعم قال فاسمع مني قال افعل فقال صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة فصلة يقرأ أكثر حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجن فيها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. وفي رواية للبيهقي حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بفيه وناشده الله أن يكف عنه، أرجوك خلاص يكفي، لأنهم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب. وخاف عتبة خوفا شديدا من هذا الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم نحلف بالله أن أبا الوليد رجع إلينا بغير الوجه الذي ذهب به، يعني تغير كثيرا. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما سمعت مثل هذا الكلام أبدا، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه يعني اتركوا بحاله، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله، شهادة للتاريخ تبقى. وسبحان الله حتى اليوم نفس الكلام، لما نأتي بكلام الله بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يسمع هذا الكلام، إنه يريد يسمع أمور أخرى. فسبحان الله فتبقى هذه للتاريخ. قل سحرك. بارك الله فيكم. تفضل. نو انا زيكم مال بدي ديكم من ديز يي تراي مينوت او دي فيو مينوت بدات في التصفات يا مخ مخ ديز بس تستمر مينوت من دوت يا بس ايش سي مينوت مير بدي صوتك شوات شفتي يا das ist das sind German nach 5 Minuten macht das nicht. Ich glaube, du meinst die. Nein, das ist das. Das kommt auch nach 10 Minuten. Ja. Ja. Nach 5 Minuten machen wir mehr. Nee, nicht so lieb. Oder ja. Nach 15. Und ja, auch 15. Nach 30. Es wurde ein bisschen Batterie gehabt. 15, ja. 15. Übernehmen. Übernehmen. Okay. طيب. بارك الله فيكم. يا ما قال الله سبحانه وتعالى فن مين فنوش أنيم. يا أبن كذات أبو طالب هذا السوق مخ، وده هاد الليوتة فن بني هاشم zusammen gesammelt und er hat gesagt ich bin auf der Seite von meinem Neffen und ich werde ihn unterstützen trotz dass Abu Talib kein Muslim war. Ja. Ja. Was sollen sie jetzt machen? Die Leute von Mekka. Die Familie vom Propheten ist auf seiner Seite und andere Leute sind Moslems, sie sind auf seiner Seite und andere Leute, die wollen auch ihnen nicht Schlechtes tun. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, tötet Mohammed, ihr müsst mit ihm was anfangen und sowas, aber die akzeptieren das nicht. Subhanallah. Als die Geschichte sich wiederholt. Aber die Geschichte wiederholt sich, aber in anderen Formen. Subhanallah. Ja. Was sollen die jetzt machen? Die haben ihm gesagt, willst du Geld, willst du Vermögen, dann können wir dich zu dem Reichsten machen. Willst du König werden, dann kannst du König werden. Willst du unsere Frauen, dann bekommst du die schönste Frau. Was willst du nur? Sag uns, wir sind bereit. Der Prophet sagte, ich will la ilaha illallah. Allah. Ich möchte la ilaha illallah. Sagt la ilaha illallah, dann werdet ihr Erfolg haben. Das ist, was ich von euch will. Weder Geld, noch Frauen, weder Macht, noch Lob. Ich möchte nur, dass ihr den richtigen Glauben anhängt. Das war für sie groß. Eines Tages, während der Prophet Muhammad s.a.w. neben Al-Kaaba saß, und die Leute von Mekka, die Führer von Mekka, die saßen zusammen, Einer von ihnen hieß Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a. Und der war sozusagen anders als die anderen. Der war weise. Das heißt, der hat Weisheit gehabt. Der hat ihnen gesagt, Leute, darf ich zu diesem Mann gehen? Ich rede mit ihm. Ich versuche mit ihm zu reden. Vielleicht kann ich mit ihm etwas anfangen. Da haben sie gesagt, okay, du kannst das machen. Geh zu ihm und versuch, mit ihm zu reden. Vielleicht schaffst du bei ihm etwas. Utba ist zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen. Der hat ihm gesagt, O Muhammad, du bist einer von uns. Und du bist einer von den besten Familien in Mekka. Und deine Abstammung ist auch einer der besten. Und du hast uns etwas Neues gebracht. Das ist groß, was du getan hast zwischen uns. Du hast unsere Nation gespalten. Und du hast unsere Meinungen falsch dargestellt. Und du hast unsere Götzen und was wir anbeten und unsere Religion, du hast es kritisiert und du hast gesagt, das stimmt alles nicht. Und du hast die Leute, die Großväter von uns als Kuffar bezeichnet. Du hast sie sozusagen ausgeschlossen von der richtigen Glauben. Allahu Akbar. Du hast zu ihnen Kuffar gesagt, weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben. Du hast gesagt, die haben den richtigen Glauben verweigert. Deshalb hör mal zu, was ich dir sage. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, bitteschön, du kannst reden und ich höre. Schaut mal die Weisheit vom Propheten Muhammad s.a.w. Der sagt, rede erstmal, ich höre. Er hat ihm gesagt, schau mal, du hast mit dieser Sache angefangen und du hast bestimmt ein Ziel. Wenn dein Ziel ist, dass du durch deinen Aufruf Vermögen bekommst, dann werden wir für dich Vermögen sammeln, dass du der Reichste von uns wirst. Und wenn du Macht haben willst, dann kannst du der Führer von Mekka werden. Du kannst unser Führer werden. Und wir werden keine Entscheidung treffen ohne deine Meinung. Und wenn du König werden willst, dann kannst du auch König werden. Wir machen dich zu König. Und wenn das, was du hast, Krankheit ist, also vom Djinn vielleicht bist du besessen, dann werden wir nach Medizin suchen und du kannst, wir werden Heilung für dich finden. Was sagst du dazu? Das wird nur, kannst du sagen, was du von uns. Der Prophet hat ihm gesagt, hast du zu Ende gesprochen? Der sagte ihm ja. Utba sagte, ja, ich habe zu Ende gesprochen. Der hat ihm gesagt, jetzt ja Abel Walid, Utba hieß Abel Walid, der hat ihm gesagt, hör mal jetzt von mir zu, hör, was ich dir sage. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., Hamim, Surat Fussilat, Barakallahu fikum, Surat Fussilat, Hamim, Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Hamim sind zwei Buchstaben. Ha und Mim. Tanzil, das wird Herabsendung oder Offenbarung von Ar-Rahman, Al-Abama, Ar-Rahim, Barmherzigen. Kitabun fussilat ayatuhu, Qur'anan Arabiya, liqawmin ya'lamun. Ein Buch. Die Ayat in diesem Buch, die sind zusammen und verbunden in der arabischen Sprache, was man liest, für Leute, die Einsicht haben, die Wissen haben. Bashiran wa Nadira. Bashiran, das bedeutet verkündend frohe Botschaft. Nadira verkündet eine Strafe. Fa'a'rada aktharuhum. Die meisten von ihnen haben sich abgewandt فهم لا يسمعون. Sie hören nicht, das wird, sie hören mit dem Herzen nicht, nicht nur mit Ohren. وقالوا قلوبنا في أكمن. Und sie haben gesprochen, sie haben gesagt, unsere Herzen, die sind umhüllt. Und wir, und unsere Ohren, die sind verschlossen. Und zwischen uns und dir gibt es einen Vorhang. Tue, was du tun willst, und wir tun, was wir tun wollen. Als, und der hat weiter, der Prophet Muhammad s.a.w. vom Koran rezitiert. Als Utba das gehört hat, der hat ihm gesagt, bitte nicht mehr. In einer anderen Überlieferung bei Al-Bayhaqi, der Prophet Muhammad s.a.w. dann hat auch eine Ayah rezitiert, das ist die Ayah 13. Wenn sie sich abwenden, das heißt, sie wollen nicht von dir hören, dann sprich zu ihnen, ich verkünde oder ich warne euch, vor ein Sa'iqa, das wird wie Sturm, wie von Ad und Thamud. Das wird, es könnte, ich warne euch, die Strafe, die Allah Ad und Thamud verhängt hat. Als Al-Walid, Utba das hörte, er hat seine Hand auf den Mund vom Propheten Muhammad s.a.w. getan. Und er sagt ihm, bitte für Allah, rede nicht mehr. Bitte rede nicht mehr. Warum? Weil die gewusst haben, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. etwas sagt, dann sagt er die Wahrheit. Der sagt es nicht so einfach. Und er hat ihm gesagt, bitte, Muhammad, wir sind doch eine Familie. Wir sind doch eine Nation. Wir sind doch zusammen. Bitte sag das nicht mehr. Und dann ist Utba ibn Rabi'a zurückgegangen. Die Leute, einer von ihnen sagte, Leute, schaut mal, Utba, der kommt mit, der ging mit einem Gesicht und der kommt mit einem anderen Gesicht. Das wird, der ist komisch geworden. Was ist los mit ihm? Aufpassen. Dann kam er zurück zu ihnen. Er hat ihnen gesagt, Leute, bei Allah, aufpassen, die Leute von Mekka, sie haben an Allah geglaubt, dass Allah der Gott ist. Aber sie haben ihn nicht angebetet. Oder sie haben auch zum Teil ihn angebetet, aber sie haben Schirk begangen, indem sie Vermittler genommen haben. Götzen. Der sagt, bei Allah, ich habe etwas gehört, was ich niemals in meinem Leben gehört habe. Das ist kein Gedicht. Das ist kein Magie. Das ist kein Wahrsagerei. Leute von Quraysh, nehmt, was ich euch sage an. Lasst Mohammed weg von euch. Lasst ihn weg. Wenn die Araber ihn töten, dann habt ihr damit nichts zu tun. Und wenn er weitermacht und er wird zu König und er wird die Macht bekommen, dann seine Macht ist eure Macht. Lasst ihn in Ruhe und schickt ihn weg. Dann haben sie ihm gesagt, was ist los? Hat er sich verzaubert? Hat er dich verzaubert? Das heißt, hat er für dich Zauberei gemacht? Subhanallah. Deshalb diese Leute haben gedacht, weil die an Leben hängen, weil sie an Vermögen, an Begierde des Lebens hängen. Die haben gedacht, der Prophet möchte König werden oder möchte Geld haben oder Frauen haben oder Macht haben. Aber nein, der Prophet Muhammad s.a.w. Hat das nicht gewollt, sondern der Prophet wollte nur, dass diese Leute La ilaha illallah sagen, damit sie gerettet werden. Und subhanallah, dieses Wort von Utba, ein Führer von den Mekkanern, die gegen den Propheten s.a.w. gekämpft haben, der hat gesagt, ich habe etwas gehört, was kein Gedicht ist, was kein Zauberei ist, was keine Magie ist, was keine Wahrsagerei ist. Ich habe etwas gehört, was ich niemals in meinem Leben gehört habe. Der hat das bestätigt, dass diese Wörter vom Propheten Muhammad s.a.w., die sind nicht von Menschen. Und die können nur von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und das ist auch heute. Subhanallah. Wenn du mit den Leuten gut sprichst und die Leute haben einen guten Eindruck von Islam, sagt man, aha, Tarnung. Tarnung heißt das. Oder Manöver. Oder gelogen. Wenn du schlecht sprichst, sag ja, schau mal. Wenn du die Wahrheit sagst, dann wollen sie das ändern. Ja? Nach dem Motto, isst du Tomaten? Walid, isst du Tomaten? Darfst du Tomaten essen? Natürlich. Du isst Tomaten? Leute, der isst Tomaten! Tomaten! Tomaten! Der isst Tomaten! Dann bekommt man Angst. Was ist los? Ist mit Essen mit Tomaten etwas? Das ist das heute, was mit uns gemacht wird. Soll die Frau sich bedecken? Ja, die soll sich bedecken. Ja, diese Leute, die sagen, die Frau soll sich bedecken. Und? Subhanallah. Darf man essen, wenn das heiß ist? Und darf man pusten auf Essen, dass das kühl wird oder kalt wird? In unserer Religion? Nein! Du musst warten, damit du zeigst, dass du geduldig bist. Und das kann, sozusagen, wenn das Essen zu heiß ist oder Trinken zu heiß ist, das kann dich vielleicht, sozusagen, das kann dir schaden. Deshalb wartest du ein bisschen und du pustest nicht drauf. Und das hat auch mit Medizinsachen etwas zu tun. Ja, da kommen sie, ja, diese Leute sagen, man darf nicht auf Essen pusten. Ja, das ist in unserer Religion, oder? Deshalb, barakallahu fikum, die Kuffar, damals, sie haben das Gleiche versucht. Die Kuffar haben das damals so gleich versucht, barakallahu fikum. Und zwar, ja, schaut mal, was Mohammed sagt. Weil die Wörter von unserem Propheten Mohammed, das sind das Wort Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist der Koran. Das ist der Koran. Und, barakallahu fikum, diese Leute wissen, das ist nicht von Propheten, das sind nicht die Worte von Menschen und so weiter. Deshalb haben sie angefangen, Magie, Zauberei, Gedicht, Wahrsagerei. Damit sie das nur anders bringen. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und heute ist das Gleiche. Man will den Islam nur schlecht darstellen mit verschiedenen Methoden. Ja, diese Leute, sie werben für schlechte Dinge oder kriminelle Dinge. Die Muslime, die sind gefährlich. Man, die machen uns Angst und sowas. Eigentlich, die Muslime machen keine Angst, sondern die Muslime sollten Angst bekommen von diesen Planungen gegen die Muslimin und gegen den Islam. Aber Alhamdulillah, wir fürchten nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, der Koran hat Wirkung gezeigt. Warum? Weil die Araber spitzenmäßig waren in der Sprache. Die Araber waren spitzenmäßig in der Sprache. Das bedeutet, barakallahu fikum, sie haben immer, das war bei ihnen sehr wichtig, bezüglich der Sprache. Und dann kommt der Prophet Muhammad s.a.w. mit dieser Sprache, dann kommt der Prophet Muhammad s.a.w. mit diesen Wörtern, und die Araber selber, die sagen, das sind nicht die Wörter von Menschen, und das sind nicht die Wörter von Magiern und sowas, das war groß. Und kathalika, barakallahu fikum, kathalika, الوليد بن المغيرة هذا أحد صناديد الكفار كذلك كان له شهادة في كتاب الله سبحانه وتعالى شهادة جميلة كلام رائع في القرآن وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس المقبل بإذنه تعالى إن شاء الله نلتقي غدا ونتكلم عن نشرح حديث جبريل عليه السلام وكنا قد انتهينا من الإيمان غدا سنتكلم عن الإحسان خلينا ننزل نتكلم احسن. Morgen inshallah ist auch Unterricht und wir machen morgen machen wir weiter bidnihi ta'ala machen wir Unterricht über die Grundlagen des Islam und wir reden über Al-Ihsan. Unsere Schwester Umnadia, ihr Vater ist gerade barakallahu fikum gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Barmherzigkeit schenken und möge Allah subhanahu wa ta'ala unserer Schwester und ihrer Familie Geduld geben. Und das ist das Leben, dass wir sterben. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Barmherzigkeit schenken. Allah hat das gegeben und Allah hat das genommen und alles bei ihm ist für eine Frist Sitze oder eine Gesetzefrist, festgesetzte Frist. Sie soll Geduld zeigen und sie soll damit rechnen, dass sie dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, was wir von Sünden gemacht haben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit schenken. Und da sollte man barakallahu fikum sich Gedanken machen, wenn jemand jetzt gestorben ist, dass wir sagen, bist du bereit zu sterben jetzt? Bist du einverstanden mit deinen, bist du froh mit deinen Taten, was du tust? Dann machst du dir Gedanken, wenn jemand stirbt. Fi ihda al-akhawat indana mat abuha qabl qalil. عليكم السلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يكتب له الأجر. ولله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل. فلتصبر الأخت ولتحتسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرها. كان أبوها مريض قبل يومين ثلاثة، كان في المستشفى وعمل عملية وكذا. أكل الناس الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة، أننا نموت، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا الآن، هل جهزنا أنفسنا للموت؟ وهل نحن الآن على الاستعداد للموت أم لا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يغفر لنا وأن يثبتنا على الحق والدين. أحد العلماء ذهب إلى جنازة فقال للناس، قال أرأيتم لو أن هذا خرج الآن من قبره وعاد إلى الدنيا، ماذا كان سيفعل وسيصنع؟ قالوا له كان سيزيد من الخير وكان سيبعد عن المعاصي. قال أما هذا فقد مات، وأما أنتم على الحياة ففعلوا هذا. أين فن إنجلترا ging zu einem zu einer Beerdigung und der hat zu den Leuten gesprochen. Er hat ihnen gesagt, diese verstorbene Seele oder diese Person, die gestorben ist, wenn diese Person jetzt raus vom Grab kommen kann und er kann zum Leben zurück, was wird diese Person tun? Dann haben die Leute gesagt, bestimmt wird diese Person mehr beten, mehr Gutes tun und er wird bestimmt, diese Person wird bestimmt keine Sünden begehen und die Person wird Allah richtig anbeten. Der hat gesagt, diese Person ist gestorben und er kommt, diese Person kommt nicht zurück. Aber ihr seid noch am Leben und ihr könnt jetzt Gutes tun und das Schlechte verlassen. Deshalb macht euch Gedanken. Barakallahu fikum, wenn wir sowas hören. Auf jeden Fall, morgen, barakallahu fikum, treffen wir uns zum Unterricht. Wenn die Brüder und Schwestern Fragen haben, dann können sie eine 7 tippen. Diejenigen, die von euch Fragen haben, tippen 7 schnell, bitte. Ihr habt noch eine Minute. Man kann mit Awal das Juridual den Erfeido. Tfadal. Tfadal. Subhanallah, was war die Khutba gemacht wegen Kommen zum Gebet und so? Nein, Alhamdulillah. Die Brüder und die Schwestern die Fragen haben, die stellen, die schicken das an die Admin. Ich bete erstmal Isha-Gebet und inshallah, und dann nach ungefähr 10 bis 15 Minuten bin ich wieder da und dann beantworte ich die Fragen inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo, das war die Kurzbarung.